Und im Lohengrin bin ich 12-mal drinnen gewesen. Und heute Abend war ich sogar bei einem Oratorium. Und ein Bäckermeister hat mich einen dummen Buben geheißen. Meiner Seele, es ist grad genug. Und ich bin gar nicht mehr neugierig. Also, gehen wir nach Haus. Langsam, ganz langsam. Eile habe ich ja wirklich keine. Noch ein paar Minuten ausruhen da im Prater, auf einer Bank. Obdachlos. Ins Bett lege ich mich ja doch nimmer. Hab ja genug Zeit zum Ausschlafen. Ah, die Luft, die wird mir abgehen. Ende von Abschnitt 2. Abschnitt 3 von Leutnant Gustl von Arthur Schnitzler. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Gelesen von Awai im September 2014. Ach, was ist denn? Hey, Johann, bring uns mir ein Glas frisches Wasser. Was ist? Wo ja träum ich denn? Mein Schädel. Oh, Donnerwetter. Fischament. Ich bring die Augen nicht auf. Ich bin ja angezogen. Wo sitz ich denn? Heiliger Himmel, eingeschlafen bin ich. Wie hab ich denn nur schlafen können? Es dämmert ja schon. Wie lang hab ich denn geschlafen? Muss auf die Uhr schauen. Ich seh nichts. Wo sind denn meine Zündhölzeln? Na, brennt eins an? 3. Und ich soll mich um 4 duellieren. Nein, nicht duellieren. Totschießen soll ich mich. Es ist ja gar nichts mit dem Duell. Ich muss mich totschießen, weil ein Bäckermeister mich einen dummen Buben genannt hat. Ja, ist das denn wirklich geschehen? Mir ist im Kopf so merkwürdig. Wie in einem Schraubstock ist mein Hals. Ich kann mich gar nicht rühren. Das rechte Bein ist eingeschlafen. Aufstehen, aufstehen. Ah, so ist es besser. Es wird schon lichter. Und die Luft ganz wie damals in der Früh, wie ich auf Vorposten war und im Wald kampiert hab. Das war ein anderes Aufwachen. Da war ein anderer Tag vor mir. Mir scheint, ich glaub's noch nicht recht. Da liegt die Straße. Grau, leer. Ich bin jetzt sicher der einzige Mensch im Prater. Um 4 Uhr früh war ich schon einmal herunten, mit dem Pausinger. Geritten sind wir. Ich auf dem Pferd vom Hauptmann Mirowitsch und der Pausinger auf seinem eigenen Krampen. Das war im Mai, im vorigen Jahr. Da hat schon alles geblüht, alles war grün. Jetzt ist's noch kahl. Aber der Frühling kommt bald. In ein paar Tagen ist er schon da. Maiglöckeln, Feigeln. Schaut, dass ich nichts mehr davon haben werd. Jeder Schubiak hat was davon und ich muss sterben. Es ist ein Elend. Und die anderen werden im Weingartl sitzen beim Nachtmahl, als wenn gar nichts gewesen wär. So wie wir alle im Weingartl gesessen sind, noch am Abend nach dem Tag, wo sie den Lippei hinausgetragen haben. Und der Lippei war so beliebt. Sie haben ihn lieber gehabt als mich beim Regiment. Warum sollen sie denn nicht im Weingartl sitzen, wenn ich abkratz? Ganz warm ist es. Viel wärmer als gestern. Und so ein Duft. Es muss doch schon blühen. Ob die Steffi mir Blumen bringen wird? Aber fällt ihr ja gar nicht ein. Die wird grad hinausfahren.

Wie wird sie's denn erfahren? Aus der Zeitung. Sie wird sich ärgern, dass ich es nicht geschrieben habe. Mir scheint, ich schnapp doch noch über. Was geht denn das mich an, ob sie sich ärgert? Wie lang hat denn die ganze Geschichte dauert? Seit dem Jänner? Ah nein, es muss doch schon vor Weihnachten gewesen sein. Ich habe ja aus Graz Zuckern mitgebracht und zu Neujahr hat sie mir ein Brieferl geschickt. Richtig, die Briefe, die ich zu Haus hab. Sind keine da, die ich verbrennen sollt? Der vom Fallsteiner. Wenn man den Brief findet, der Bursch könnte Unannehmlichkeiten haben. Was mir das schon aufliegt. Na, es ist ja keine große Anstrengung. Aber hervorsuchen kann ich den Wisch nicht. Das Beste ist, ich verbrenne alles zusammen. Wer braucht's denn? Ist lauter Makulatur. Und meine paar Bücher könnte ich dem Plani vermachen. Durch Nacht und Eis. Schad, dass ich's nimmer auslesen kann. Bin wenig zum Lesen gekommen in der letzten Zeit. Orgel. Ah, aus der Kirche. Frühmesse. Bin schon lang bei keiner gewesen. Das letzte Mal im Februar, wie mein Zug dazu kommandiert war. Aber das galt nix. Ich habe auf meine Leute aufgepasst, ob sie andächtig sind und sich ordentlich benehmen. Möchte in die Kirche hineingehen. Am Ende ist doch was dran. Na, heute nach Tisch werde ich's schon genau wissen. Ah, nach Tisch ist sehr gut. Weißt du, was ist? Soll ich hineingehen? Ich glaub, der Mama wäre sein Trost, wenn sie das wüsst. Die Klara gibt weniger drauf. Na, gehen wir hinein. Schaden kann's ja nicht. Orgel, Gesang, Was ist denn das? Mir ist ganz schwindlig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ich möchte einen Menschen haben, mit dem ich ein Wort reden könnt vorher. Das wär so was. Zur Beicht gehen. Der möchte Augen machen, der Pfaff, wenn ich zum Schluss sagen möchte. Habe die Ehre, Hochwürden. Jetzt gehe ich mich umbringen. Am liebsten lege ich da auf dem Steinboden und tät heulen. Ach nein, das darf man nicht tun. Aber weinen tut manchmal so gut. Setzen wir uns einen Moment, aber nicht wieder einschlafen wie im Prater. Die Leute, die eine Religion haben, sind doch besser dran. Na, jetzt fangen mir gar die Hände zu zittern an. Wenn's so weitergeht, werde ich mir selber auf d'letzt so ekelhaft, dass ich mich vor lauter Schand umbring. Das alte Weib da, um was betet denn die noch? Wäre eine Idee, wenn ich ihr sagen möchte, Sie, schließen Sie mich auch ein. Ich hab das nicht ordentlich gelernt, wie man das macht. Mir scheint, das Sterben macht blöd. Aufstehen. Woran erinnert mich nur die Melodie? Heiliger Himmel, gestern Abend. Fort, fort, das halte ich gar nicht aus. Psst, keinen solchen Lärm, nicht mit dem Säbel scheppern, die Leute nicht in der Andacht stören. So, doch besser im Freien. Licht. Ah, es kommt immer näher, wenn es lieber schon vorbei wäre. Ich hätt's gleich tun sollen, im Prater. Man sollt nie ohne Revolver ausgehen. Hätt ich gestern Abend einen gehabt. Herrgott, noch einmal. In das Kaffeehaus könnte ich gehen frühstücken. Hunger hab ich. Früher ist's mir immer sonderbar vorgekommen, dass die Leute verurteilt sind, in der Früh noch einen Kaffee trinken und ihr Zigarrl rauchen. Donnerwetter, geraucht habe ich gar nicht. Gar keine Lust zum Rauchen. Es ist komisch, ich hätte Lust, in mein Kaffeehaus zu gehen. Ja, aufgesperrt ist schon, und von uns ist jetzt doch keiner dort. Und wenn schon, ist höchstens ein Zeichen von Kaltblütigkeit.

Na, wart, mein Lieber, wart, mein Lieber, ich bin grad gut aufgelegt. Dich hau jetzt Grenfleisch. Reichenau, 13. bis 17. Juli 1900. Ende von Abschnitt 3. Ende von Leutnant Gustl von Arthur Schnitzler. Danke fürs Zuhören.